Zuerst La Mousse, ein Duo aus Schottland, aus ihrem Album Tape. Danach Attention Industries. Ich habe es auf einem Doppel-CD-Sampler aus Ulm gefunden. Heim Elektro Ulm. So heißt auch das Label. Heim Elektro Ulm, Populärserie Teil 1 und 2. Nur mal als kleines Intermezzo, dass sich Langsamkeit in den unterschiedlichsten musikalischen Genres findet. Mit den unterschiedlichsten musikalischen Mitteln, ob analog oder digital, Synthesizer, Sampler, Elektronik oder richtige Instrumente, Gitarren, Schlagzeug. Was auch immer, langsam kann alles sein. Schnell auch. Jetzt Calexico aus Tucson, Arizona. Auch so eine Band, die gut im Langsamspielen ist. Beziehungsweise auf Stücken, in denen gar kein Tempo mehr vorhanden ist. Klänge, Sounds, ohne Time, ohne Zählzeit, war trotzdem ganz typisch Calexico. Nur auf der Single zu Ballad of Cable Hogue und nicht auf dem letzten Album Hot Rail. Calexico hier mit Hard Head.